Nummer 4. Guten Tag, hier ist die Au-pair-Agentur Wellhaus. Ihr neues Au-pair-Mädchen Vesna Vajsovic wird am Freitag, den 2. Juli um 14.37 Uhr am Hauptbahnhof in Düsseldorf ankommen. Holen Sie Vesna Vajsovic bitte wie besprochen am Bahnhof ab. Vielen Dank.